Kapitel 3 Pronomen Possessivpronomen Meiner, deiner Übung 4 Unter Freunden Ergänzen Sie in der richtigen Form. Hören Sie dann und sprechen Sie nach. A Mit welchem Auto fahren wir? Mit meinem oder mit eurem? Wir können gern mit unserem fahren. B. Guck mal, die Uhr habe ich von meinen Eltern zum Abitur bekommen. Witzig, ich habe von meinen auch eine bekommen. C. Sind das deine Schlüssel? Nein, das sind Sabines. Sie lässt ihre immer überall liegen. D. Du, ich brauche für meine Mutter noch ein Weihnachtsgeschenk. Hast du eine Idee? Also, ich schenke meiner immer ein Parfum. Darüber freut sie sich jedes Mal. E. Auf Wiedersehen, Herr Huber. Und bitte grüßen Sie auch Ihre Frau. Das werde ich tun. Grüßen Sie bitte auch Ihre.